Tendenziell würde ich das unterschreiben, ja. Ich glaube, gerade bei Hattler ist für mich jetzt gar kein Bedarf zu zeigen, dass ich toll Bass spielen kann. A, weiß ich das nicht und B, gibt es da einfach andere Kriterien. Zum Beispiel sind mir Sachen wichtig wie tolle Gesangslines zu machen oder reduzierte Zitate einfließen zu lassen. Ist einfach eine andere Disziplin, als wenn man jetzt irgendwie im Instrumentalsektor irgendwas beweisen will. Und ich glaube, es wäre jetzt nichts Peinliches, als ein 20-minütiges Bass-Solo auf eine Platte zu bringen, die ich irgendwann veröffentlichen würde. Das wäre mir selber, also hochnotpeinlich. Bei Hattler selber mache ich das auch, aber nicht in der Form, weil ich habe da einfach auch tolle Leute, die auch toll spielen können, aber die Disziplin ist jetzt, liegt jetzt nicht so sehr auf dem instrumentalen Imponiergehabe, als auf Songs und Gesang Sachen zu machen, die einfach funktionieren. Also Dinge, die ich halt vorher weder bei Tap 2 noch bei Kran machen konnte, liegen bei Hattler für mich jetzt halt mehr im Vordergrund. Was natürlich auch an der Gesangsstimme liegt. Absolut, genau. Auch Texte zu machen aus der Sicht einer Frau und nicht aus meiner eigenen Sicht und trotzdem meine Erfahrung einzubringen, das ist halt eine total interessante, eine Spiegelgeschichte, die halt auch für die eigene Psyche, glaube ich, ganz gut ist. Mit Fola Dada arbeiten Sie ja nicht zum ersten Mal zusammen. Nee, die ist seit 2006 dabei und es ist eigentlich genau die perfekte Stimme, die genau zu diesem Projekt passt. Und jetzt auch gerade auf Tour muss ich wieder feststellen, dass es einfach eine Traumbesetzung ist. Also sehr unterschiedliche Leute, die genau an einem Strang ziehen und auch so menschlich perfekt harmonieren. Das ist einfach total angenehm und super, ja. Und man hat schon den Eindruck, sie gehen doch immer weiter weg auch von diesem Jazz-Virtuosentum, dass man vielleicht auf frühen Tap-2-Sachen noch teilweise erkennen konnte, vielleicht auch schon allein von der Wahl der Mitstreiter, obwohl die alle einen Jazz-Hintergrund haben. Ne? Also ja, absolut. Olli Rubow zum Beispiel, der ja ein extrem minimalistisches Schlagzeugset auch spielt, das er sich, glaube ich, auch mehr oder weniger selber zusammengebaut hat und selber entwickelt hat, der passt dann, den haben sie sich wahrscheinlich gezielt gesucht. Absolut, ne? Weil er genau das verkörpert, was ich eigentlich wollte, nämlich die Verbindung von Electronics und wirklich handgemachten und hormonell verseuchten Beats, die halt nicht irgendwie kalt daherkommen. Also nicht rein mit Maschinen zu spielen, sondern ich spiele nach wie vor mit Einspielungen, also Electronics im weisen Sinne, Loops und ein richtiges Schlagzeug ist einfach viel mehr Energie erzeugt, als es rein mit Maschinen zu spielen. Und dieses Spannungsfeld zwischen wirklich hochqualifiziertem Fachpersonal und reduzierten Beats ist es einfach das, was mich auch reizt an der Sache, weil ein Auto, das 300 fährt, mit 20 zu fahren, ist einfach total super. Auto, das 300 fährt, das bringt mich zu einem Satz, auch wenn es nicht ganz stimmt, die fahren 250, bringt mich aber auch einen Satz, der mich etwas stutzig gemacht hat, im Pressetext oder Begleittext der Plattenfirma 120.000 S-Klasse-Besitzer kurven zu Hattler-Grooves herum. Ich glaube, das ist keine S-Klasse, sondern glaube ich C-Klasse, bin mir nicht ganz sicher. Nee, das ist tatsächlich so, es gibt bei Benz einfach Autos, die eine Surround-Anlage drin haben und um diese Surround-Anlage zum Klingen zu bringen, braucht man ja Tonträger. Und witzigerweise haben sie meine Musik benutzt, um diese Maschinen irgendwie adäquat darzustellen oder dass die Leute einfach mal hören, was die Kiste alles kann. Und da liegen tatsächlich, das sind DVD, Audio-DVDs drin, weil es so viele Daten sind, um die Maschinen, ja, um das drin abzuspielen. Das ist so ein kleiner Nebeneffekt des Musizierens, manchmal ganz nett. Könnte ja in dem Fall auch finanziell ganz nett gewesen sein. Ja, ja, aber die wissen schon, wie man Musiker an die Wand presst. Da muss sie keine Sorgen machen. Ja. Wenn sowas passiert, finden Sie sowas erstmal skurril oder? Natürlich, absolut. Aber ich habe damit überhaupt kein Problem, weil es ist Musik, die ohnehin schon bestand. Also da bin ich natürlich als Musiker interessiert, da eine Verbreitung zu finden. Lebendig war jetzt ein Adjektiv, das fiel. Und warm, das haben Sie selber gesagt. Ich glaube, das sind wirklich zwei Dinge, die auch auf dieses Album zutreffen. Für mich klingt es nochmal lebendiger und wärmer als der Vorgänger The Big Flow. Und es sind auch ein paar Spielereien mehr drin. Also Bollerwagen, das hat mich doch ein bisschen überrascht beim Hören. Da habe ich schon gedacht, macht er jetzt einen auf Neue Deutsche Welle oder ich dachte, du könntest das Thema großräumig umfahren mit dem Bollerwagen. Nee, ist absoluter Ausrutscher. Ich wollte das nicht veröffentlicht haben. Das ist wirklich ein Verdienst meiner großen Tochter, die mich dazu gezogen hat. Das Stück ist uralt, bestimmt 3 oder 4 Jahre alt, das ich mir irgendwann aus Versehen an einem Nachmittag gemacht habe. Und es war ein interner Witz, der eigentlich, das Ding wurde ja auch gelöscht und es gibt es eigentlich gar nicht. Aber mein Studiomensch hat es irgendwie auf dem Rechner gehabt und hat daraus einen Mix gemacht. Und meine große Tochter hat gesagt, unsere Freundschaft steht auf dem Spiel, wenn ich das nicht veröffentliche. Und ja, jetzt ist es drauf. Aber es ist offensichtlich jetzt nicht das geworden, was ich befürchtet habe, nämlich die Infragestellung meines kompletten musikalischen Schaffens, sondern es ist einfach eine Facette, die irgendwie mal wahrscheinlich zu mir gehört und irgendwann mal passiert ist. Und jetzt ist es halt veröffentlicht und ja, keine Ahnung, was damit passiert, aber das ist, ich denke einfach, manchmal kann man auch ein bisschen frecher sein, als einem gut tut. Es ist für mich eigentlich eines der stärksten Stücke auf der Platte, wenn ich das ehrlich sagen muss. Es groovt unheimlich und es ist sehr überraschend und es ist ja auch witzig. Und das Humor belonging to music, hat Frank Zappa gesagt. Ich habe eigentlich den Eindruck, bei Ihnen war Humor in der Musik immer ein Aspekt. Ja, natürlich, aber Bollerwagen ist halt einfach fast eine Grenzüberschreitung des guten Geschmacks, aber ich kann damit leben und wenn meine Kinder damit leben können, geht es mir schon wieder gut. Das überrascht mich jetzt, dass Sie sagen, Sie haben Kinder. Sie habe ich eigentlich immer eher als so einen mehr oder weniger allein durch die Welt streifenden Musiknomaden vorgestellt. Das finden meine Ex-Ehefrauen auch, ja. Und was mich auch immer überrascht, diese Musik klingt ja kosmopolitisch, die klingt sehr metropolenmäßig, die passt ja auch sehr gut in Clubs, die ist, wie gesagt, unheimlich tanzbar. Wieso Ulm und nicht Berlin? Weil ich eigentlich aus mir heraus schöpfe und den Dienstleistungsapparat nicht brauche. Das heißt, ich bin niemand, der jetzt irgendwie tagsüber bei irgendjemand anderem musiziert und abends mein eigenes Ding mache oder brauche auch die Studioszene nicht. Ich bin das Magnet sozusagen, wie man es sagen darf, und ziehe die Leute an, mit denen ich zusammenarbeite. Und da ist es ja egal, wo man wohnt. Natürlich ist es einfacher, wenn man jetzt in einer Studiosituation ist, sagen, hol doch mal kurz den XY, der wohnt doch gleich nur ein paar Straßen weiter. Ist natürlich in Ulm überhaupt nicht möglich. Aber zwischenzeitlich habe ich in Ulm auch ein paar ganz gute Leute kennengelernt, die wesentlich besser spielen, als sie aussehen. Und ja, nee, es funktioniert so perfekt. Also wenn ich es mir nicht leisten könnte, in Ulm zu wohnen, und das ist genau das Stichwort, wäre sie. Wenn Ulm wohnt, muss es sich leisten können. Das heißt, es ist teurer als Berlin? Nein, das nicht, aber ich meine einfach vom Berufsbild her. Also wenn ich die Infrastruktur brauchen würde, dann könnte ich mir Ulm nicht leisten. Sie machen aber auch unheimlich viel selber, ne? Also ja, absolut. Ich habe Sie schon bei Krankonzerten, habe ich Sie schon die CDs anschließend von der Bühne selber runterverkaufen sehen. Zumindest unterschreiben, ja. Ich habe da keine Berührungspunkte. Ja. Ängste heißt es. Nee, ich buche auch meine Konzerte selber zwischenzeitlich, weil ich die Agenturen, die ich beauftragt habe, irgendwie schlappe Haufen finde. So, mache mein eigenes Label und das erweitert meinen Horizont im musikalischen Bereich total. Also dann verstehe ich auch viel mehr die Nöte der Veranstalter oder des Vertriebs oder sowas. Wenn man sich um alle möglichen Dinge kümmert, wie Verträge, Plakatversand, ja, kapiert man einfach mehr und man wird auch bescheidener und das Bild wird einfach klarer und es tut mir ganz gut. Sie wirken unheimlich zufrieden mit dem, was Sie machen. Ich bin gerade auch unglaublich zufrieden, weil ich habe eine tolle Tour hinter mir mit tollen Musikern und bin total happy, weil ich es einfach auch nicht so erwartet habe, dass es jetzt so lustig ist gerade. Es ist einfach gerade richtig, richtig klasse. Ich habe ein neues Projekt am Start, das ich irgendwie gerade aufbaue, das ist mit einer Sängerin zusammen, das heißt See You in Hell, also sie heißt wirklich See You und ich heiße Hell. Mut, ein kleines Wortspiel. Und dann wird auch nächstes Jahr Kran unglaubliche 40 Jahre alt und wir werden ein bisschen touren. Also es sieht alles total schön aus, alles super aus. Meine Kinder sind gesund, alles prima.